Sie hören Ich wusste, sie ist in der Küche von Wilhelm Busch aus Wikisource der Freien Quellensammlung, gelesen von Jonathan Groß. Ich wusste, sie ist in der Küche, ich bin ihr leise nachgeschlichen, ich wollt ihr ewige Treue schwören und fragen, willst du mir gehören? Auf einmal aber stutzte ich, sie kramte zwischen dem Gewürze, dann schneuzte sie und putzte sich die Nase mit der Schürze.